Unser nächstes Lied hat auch viele Bewegungen. Passt gut auf. Wir singen das Lied erst einmal langsam. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Mit dem Köpfchen nick, nick, nick. Mit dem Finger tick, tick, tick. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Brüderchen, komm, tanz mit mir, beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Mit den Füßen trapp, trapp, trapp, mit den Händen klapp, klapp, klapp. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Einmal hin, einmal her. Das hat ganz prima geklappt.